Ein herzliches Willkommen zu einer besonderen Serie. Erfüllte Sehnsucht. Die Welt der Bibel. Wolltest du es schon einmal genauer all das kennenlernen, was sich da abgespielt hat? Die größten Ereignisse der Weltgeschichte. Dann hast du Gelegenheit dazu. Du kannst auswählen aus 300 Predigten, Andachten. Von der Schöpfung bis zur Offenbarung an Johannes. Wir machen einen Gang durch die Geschichte in 5 großen Blöcken über Patriarchen und Propheten, Propheten und Könige. Das ist die Zeit des Alten Testaments. Dann das Leben Jesu und das Wirken der Apostel, die Zeit des Neuen Testaments. Und als 5. Block die Geschichte der Kirche. In den letzten 2000 Jahren bis zur Wiederkunft Jesu. Wir wollen also einen Streifzug wagen aus diesem Gebiet von Israel, wo in Bethlehem der Heiland der Welt geboren wurde, der hier herumzog, der Gegend von Jerusalem durch Samaria, sich die meiste Zeit hier am See Genezareth aufhielt, von dem, der die Welten geschaffen hat und hier Mensch wurde und am Kreuz verblutete. Er ist das Zentrum des Ganzen. Wir starten mit dem Satz, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und hören auf mit dem Satz, siehe, ein neuer Himmel, eine neue Erde, darin Gerechtigkeit wohnt. Wir erleben, wie anfangs das gegründet wird, indem ein Abraham von Ur in Chaldea hier hinaufzieht und in das Land kommt, wie seine Nachkommen hier in Ägypten ein Volk werden, durch die Wüste ziehen, das Land einnehmen. Wir erleben, wie sie hier ein Königreich gründen, das zerfällt in 2 Teile, das Nordreich von den Assyrern vernichtet, hier violett dargestellt, das Südreich schließlich von den Babyloniern vernichtet, die hier die rote Umrahmung bilden. Untergang und Rückkehr unter den Persern. Und wir erleben, wie im Laufe der Jahrhunderte, und jetzt gehen wir 500 Jahre zurück, von der Reformation in Deutschland ausgehend im Zuge der Entdeckungsreisen der Engländer, der Franzosen, der Niederländer, der Portugiesen, der Spanier, wie neue Kontinente entdeckt werden, ganze Erdteile, und wie Menschen das Evangelium von Europa in die Welt hinaustragen, sodass heute sich dieses Bild der Weltreligionen ergibt. Auf diesem Planeten. Alles, was wir heute haben, hat seinen Ursprung in der Geschichte. Das ist die eine Seite. Aber das andere ist dein Leben. Die Serie heißt Erfüllte Sehnsucht, weil der Schöpfer eine Sehnsucht in dein Herz gelegt hat. Eine Sehnsucht, die tief in dir brennt, nach etwas, was du nicht genau definieren kannst. Und in dieser Serie, wenn wir Stück um Stück jedes Mal etwas Neues erfahren, dass diese Sehnsucht gestillt wird. Wir werden immer tiefer erfüllt werden mit der Freude, den näher kennenzulernen, der dein Papa im Himmel ist. Du hast einen Papa, der Mächtigste ist. Schau in der Nacht zum Sternenhimmel. Er hat das alles geschaffen. Und er ist interessiert an dir. Und er möchte dich dorthin bringen, wo Unsterblichkeit wartet, wo ein veränderter Körper wartet, wo wir sein werden wie die Engel, wo wir fliegen werden, schneller als jede Rakete, schneller als das Licht. Das Weltall ist uns zur Heimat bestimmt. Nicht nur so ein klitzekleiner Planet, wo wir nach Quadratmetern eine Fläche rund ums Haus aufteilen und kaufen. Ein Weltall wartet darauf, dass wir es kennenlernen. Erfüllte Sehnsucht. Bist du mit dabei? Wir begeben uns auf diese Zeitreise, die spannendste, die es gibt.